Mama bin ich einmal wieder nicht daheim. Will ich, dass du bitte keine Träne weinst, denn ich bring Brot nach Hause. Brot nach Hause. Und Baby, bin ich einmal wieder nicht bei dir. Will ich, dass du deine Fassung nicht verlierst, denn ich bin bloß am Saufen. Bloß am Saufen. Sechsstellig, weil sie meine Straßen jetzt kennen. Kann ich arbeiten mit klarem Sichtfeld. Wär schön gewesen, du Barbie, ich kenn. Ich liebe dich, doch hasse mich selbst. Reden über Koks, weil sie Straße nicht kennt. Mama kann schon wieder abends nicht pennen. Können nicht reingehen, weil gerade Licht brennt. Hoffen auf Gott, auch wenn wir Gnade nicht kennen. Alkohol, Exzesse, Liebe auf Toilette. Rauch ne Zigarette, eigentlich war sie ne nette. Wache auf, ohne Decke. Mann, der hat gesessen, weißer Pulli, rote Flecken. Vor mein Spiegelbild verstecken, ja. Und Mama bin ich immer wieder nicht da. Ja. Und Mama bin ich einmal wieder nicht daheim. Und Mama bin ich einmal wieder nicht daheim. Will ich, dass du bitte keine Träne weinst, denn ich bring Brot nach Hause. Brot nach Hause. Und Baby, bin ich einmal wieder nicht bei dir. Will ich, dass du deine Fassung nicht verlierst, denn ich bin bloß am Saufen. Bloß am Saufen. Akku geht leer, sag nicht Bescheid, denn ich bin hart besoffen. Ich war grad am Kommen, doch wir haben leider abgebrochen. Steht vor der Tür mit Freunden, weil sie meinen Namen wollen. Will nicht, doch verliere mich selbst und krieg kurz seine Nasenknochen. Ohne Shirt in mein Block, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen. Nicht mal ein Jahr, dass ich da bin, kriege deine Gage doppelt. Pass auf, was du redest, denn es kann dich Kopf und Kragen kosten. Rede nicht von Mann sein, du Bitch, du hast deinen Arsch doch offen. Was ist los? Lass mal bauen. Versprich mir, dass du morgen nichts bereust, denn Alkohol, nackte Frauen. Scheiß auf morgen, wir leben im Heute. Und deshalb titulieren sie mich als wildes Tier. Doch das ist mein kreativer Input, sie nennen es wie du mir. Dir. Ich nenne es relative Missgunst, ja. Und Mama bin ich immer wieder nicht da. Und Mama bin ich immer wieder nicht da. Und Mama bin ich immer wieder nicht daheim. Will ich, dass du bitte keine Träne weinst, denn ich bring Brot nach Hause. Brot nach Hause. Und Baby, bin ich immer wieder nicht bei dir. Will ich, dass du deine Fassung nicht verlierst.